Und wie steht es damit, einen Job zu bekommen? Sich in Form zu bringen, ist in erster Linie ein unabhängiges Bemühen. Den Job zu bekommen, den man haben will, ist dagegen ganz offensichtlich ein sehr interdependentes Unterfangen und setzt voraus, dass man seinen Einfluss auf andere Menschen effektiv entwickelt. Lassen Sie uns einmal durchspielen, wie man den Job bekommt, den man haben will, indem wir uns die vier Attribute des persönlichen Einflusses ansehen: Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen. Der entscheidende Punkt ist, alle vier sind wichtig. Wenn Sie auch nur eines von ihnen vernachlässigen, wird es viel schwieriger für Sie sein, den gewünschten Job zu bekommen. Und falls Sie ihn bekommen, werden Sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das aufrechtzuerhalten, worauf Sie sich verpflichtet haben und was der Job von Ihnen verlangt. Nehmen wir an, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt schlecht ist und die meisten Unternehmen Stellen abbauen, vor allem in der Branche und der Stadt, wo Sie arbeiten und leben wollen. Wie bekommen Sie den Job, den Sie haben wollen? Um überhaupt eine Vision entwickeln zu können, müssen Sie zunächst wissen, wie dieser Job aussieht. Benutzen Sie Disziplin, um das herauszufinden, um das Unternehmen zu verstehen, von dem Sie eingestellt werden wollen, um die einzigartigen Anforderungen des Jobs und den Markt zu verstehen, sodass Sie erkennen, welche Kräfte wirken, einschließlich des Wettbewerbs, der Bedürfnisse der Kunden und der Charakteristika und Trends in der Branche. Mit anderen Worten, bezahlen Sie den Preis, die Herausforderungen und Probleme zu verstehen, denen das Unternehmen, bei dem Sie arbeiten wollen, sich gegenüber sieht. Als nächstes müssen Sie herausfinden, wo Ihre Leidenschaft liegt. Reflektiert dieser Job Ihr Talent, Ihre Gaben, Interessen, Kompetenzen und Fähigkeiten auf einzigartige Weise? Falls das zutrifft, sagt Ihr Gewissen Ihnen, dass er es wert ist, sich darauf zu verpflichten? Und falls auch das zutrifft, können Sie sich vorstellen, dass Sie so arbeiten? Wenn Sie all das erledigt haben, sind Sie so weit, dass Sie zum Vorstellungsgespräch gehen können. Ihr Selbstverständnis sollte sein, nicht ein weiteres Problem, sondern eine Lösung für die Probleme zu sein, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Beweisen Sie, dass Sie die signifikantesten Probleme des Unternehmens besser verstehen als die meisten Leute, die dort bereits arbeiten. Zeigen Sie so viel Leidenschaft und Verpflichtung dafür, besser auf die Unternehmensproblematik einzugehen als die meisten von denen. Schlagen Sie, falls das nötig sein sollte, eine eventuell sogar unbezahlte Probezeit vor, bis die Entscheider überzeugt sind, dass Sie eine bessere Lösung für Ihr Problem sind als alle anderen, mit denen Sie gesprochen haben und als viele, die schon bei Ihnen beschäftigt sind. Einfach, weil Sie ein Führer sind. Sie übernehmen selbst die Initiative, damit Dinge geschehen, die für das Unternehmen gut sind. Sie warten nicht darauf, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen. Sie reagieren nicht nur. Sie handeln, sind dabei aber nicht unklug. Sie sind sehr aufmerksam, sehr einfühlsam und respektvoll. Außerdem halten sie sich beim Prozess der Jobsuche an Prinzipien. Es gibt keine Übertreibung um des äußeren Anscheins willen, keine Täuschungen, keine Manipulation, keine Lügen, keinen Betrug, keine Doppelzüngigkeit und sie machen andere nicht schlecht. Sie konzentrieren sich ganz auf die Bedürfnisse des Unternehmens, auf seine Belange und Probleme und auf die Bedürfnisse, Belange und Probleme seiner Kunden. Das ist die Sprache, die sie sprechen. Wer so vorgeht, wird die Aufmerksamkeit der Entscheider erregen und sie in den meisten Fällen durch die Intensität seiner Vorbereitung, seiner Disziplin und seiner Bereitschaft, den Preis zu zahlen und Opfer zu bringen, für sich einnehmen. Im Laufe der Jahre habe ich diesen Rat vielen Leuten gegeben, immer und immer wieder. Ein kleiner Prozentsatz nahm ihn an und die Betreffenden hatten fast alle Erfolg und bekamen den Job, den sie wollten. Gewöhnlich empfehle ich den Leuten auch, sich eingehend mit der neuesten Ausgabe von Richard Bolles Durchstarten zum Traumjob, das Handbuch für Ein-, Um- und Aufsteiger, zu beschäftigen, damit sie diesen Prozess besser verstehen.